Deutschlandfunk Kultur Tonart. Cherry Glazer, das ist eine Band aus Los Angeles. Und ganz vorne in dieser Band, da steht Clementine Creevy. Sie ist erst 22 Jahre alt und ziemlich laut als Person, als Sängerin, als Gitarristin. Das verleiht ihrer Musik genau dieses gewisse Etwas, aufdringlicher Indie-Rock, der zwischen Melodie und Energie hin und her pendelt. Clementine Creevy war vor der Sendung hier bei uns. Wir haben über ihre Verbindung zur Riot-Girl-Bewegung der 90er gesprochen, aber auch über Oma Madonna und natürlich über die Musik von Cherry Glazer, die sich so anhört. Where should I go, Daddy? What should I say? Where should I go? Is it okay with you? Who should I fuck, Daddy? Is it you? Daddy, ein Ausschnitt aus dem Album Stuffed and Ready von Cherry Glazer. Wir hören Bandleaderin Clementine Creevy gleich ganz allein an der Akustikgitarre, aber erst einmal, da wird geredet. Und bei mir ist jetzt Clementine Creevy von Cherry Glazer. So good to have you in the show. Hello. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. Millennial Punk Feminist Icon hat man das Vice Magazine sie genannt. Was empfinden Sie dabei, wenn Sie sowas hören, wenn Sie sowas über sich lesen? Oh my God. Well, I'm kind of like, oh geez, I really need to like. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, dass ich da so eine Lücke ausfüllen muss. So viele Leute denken, dass ich total großartig wäre. Bin ich aber gar nicht. Im Ernst. Ich versuche nicht so viel darüber nachzudenken, mich nicht um die Labels zu scheren, die mir andere verpassen. Ich habe viele Facetten und ich habe dieselben Probleme wie alle anderen auch. Aber ja, ich bin eine Feministin seit meinem 17. Lebensjahr, seit ich das hier verstanden habe. Feminismus beschreibt die Theorie von politischer, ökonomischer und sozialer Gleichstellung von Mann und Frau. Eine Theorie, die doch die meisten Männer und Frauen unterschreiben sollten und auch würden. Da ist es also nichts Besonderes, dass ich eine Feministin bin. Und klar, ich mache Punkmusik. Ein Millennial bin ich auch, obwohl eigentlich gehöre ich zur Generation Z, habe ich gehört. But I'm actually not a millennial. I've learned that I'm actually Gen Z. So, yes. Yeah, Generation Z, could be. Aber wie ist das dann, weil Sie gerade gesagt haben, Punk auf der einen Seite, Feministin auf der anderen Seite, damit können Sie sich identifizieren. Punk heißt ja immer noch sehr wütend zu sein. Sind Sie auch als Feministin nach wie vor wütend darüber, dass es eben diese Gleichstellung von Mann und Frau immer noch nicht gibt? Well, what I feel so lucky for is that I have a musical outlet for my rage. Ich finde es gut, dass ich meinen Ärger in der Musik rauslassen kann. Auf der Bühne kann ich nicht anders als durchzudrehen. Die Bühne ist mein Safe Place. Da kann ich alles rauslassen, was sich über den Tag, die Woche oder die Jahre angestaut hat. Viele dieser Gefühle kommen vom Selbsthass, von der Unterdrückung tief in mir drin. Also, mir geht es gut, keine Sorge. Ich glaube, die meisten Frauen können verstehen, was ich meine. Diese Dinge, in die man von der Gesellschaft reingedrückt wird. Sehen Sie sich denn eigentlich noch so in der Tradition der Riot Girls, also dieser feministischen subkulturellen Bewegung, die sich eben gegen dieses typisch männliche Bühnenshows zum Beispiel wendet, gegen dieses rockistische, gegen das Ungleichgewicht von Männern und Frauen? Well, in a way I do. What I love about Riot Girl is that Riot Girl was irgendwie schon. Was mir an den Riot Girls sehr gefällt, ist, die Riot Girls waren eine Bewegung der 90er. Die Frauen haben damals den Punk für sich reklamiert. Das hätte ruhig etwas intersektionaler ablaufen können. Heute zum Beispiel gibt es eine neue Bewegung mit Bands, die von braunen, von schwarzen Frauen angeführt werden. Zum Beispiel T-Rexstacy. Aber was mir an den Riot Girls von damals gefällt, die haben innerhalb der Punk-Szene die Weiblichkeit für sich behauptet. In der ersten und zweiten Feminismuswelle hieß es, verneine deine Weiblichkeit, wenn du Feministin sein willst. Diese Feministinnen haben dann zum Beispiel Hosen statt Röcke getragen, haben das Make-up weggelassen mit dem Ziel, dadurch genauso wie Männer behandelt zu werden. Die Riot Girls der 90er dagegen dachten sich, ich will dieselben Rechte wie ein Mann haben, verzichte aber nicht auf meinen pinken Stiefel, aufs Make-up oder die kurzen Röcke. Und das gefällt mir, weil ich nicht daran glaube, dass man möglichst maskulin sein muss, um gerecht behandelt zu werden. Because I think that you don't need to present masculine if that isn't and still be treated as an equal. Lass uns über eine andere Frau der Popgeschichte sprechen, wo vielleicht diese Widersprüche auch zwischen Äußerem und dem, was man so für einen Anspruch hat, ganz gut zutage kommen. In ihrem Video zum aktuellen Song Wasted Nun, da erinnern sie etwas an Madonna, die ja auch so mit ihren Outfits von Nonne bis Reizwäsche gespielt hat. Die hat gerade ihr 13. Studioalbum angekündigt, sie ist 60 Jahre alt. Was halten Sie als 22-Jährige von Madonna? I think Madonna has made some good music, for sure. Madonna hat ein paar ganz gute Songs, das auf jeden Fall. Und sie ist cool, aber Bell Hooks, diese großartige feministische Autorin, hat ein tolles Essay über Madonna geschrieben. Sie beschreibt darin, dass sich niemand so sehr anderer Kulturen bedient wie Madonna, also kulturelle Aneignung betreibt. Und ich glaube, das macht Madonna problematisch. Trotzdem, man kann ja bestimmte Eigenschaften eines Menschen kritisieren, andere Dinge aber total toll finden. Und so geht es mir mit Madonna. Einige Songs von ihr liebe ich einfach. Als Role Model würde ich sie aber nicht unbedingt bezeichnen. Mein Vorbild ist Ozzy Osbourne. But I don't know if I would consider her my role model. I think my role model is more like Ozzy Osbourne. Oh, yeah, that came unexpected, to be honest. Well, that's great, yeah. Stuffed and Ready heißt ihr neues Album, also etwa so ungefähr vollgestopft und bereit. Auf dem Cover sieht man sie mit der Gitarre in der Hand, ein Stück Torte im Mund. Stuffed kann ja viele Bedeutungen haben, vom Essen bis zu etwas satt haben. Wie genau ist das bei Ihnen gemeint? Vielleicht sogar politisch? Yeah, you know, Stuffed and Ready came about when I was driving by myself in the desert and I ja, was almost finished. Der Name Stuffed and Ready ist mir eingefallen, als ich alleine mit dem Auto in der Wüste unterwegs war. Das Album war zu dem Zeitpunkt fast fertig. Es gab eine riesige Liste mit möglichen Namen. The Gaggle of Bungalows war einer, Bad ein anderer. Nichts davon erschien mir aber passend. Platten Namen zu geben ist überhaupt das Schwerste. Schreiben und Aufnehmen fällt mir leicht. Einen Namen finden ganz und gar nicht. Ich finde ja, ein Titel sollte einfach gut klingen. Er sollte lustig sein. Man sollte ihn gut aussprechen können. Wie dem auch sei. Ich war also in der Wüste unterwegs und plötzlich war der Titel da. Stuffed and Ready. Fand ich super. Und mit dem Namen hatte ich auch gleich das passende Konzept zum Album gefunden. Wenn man vollgefressen ist, also stuffed, dann fühlt man sich nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Man will einfach nur auf dem Sofa liegen. Stuffed and Ready bezieht sich demnach darauf, dass man sich eigentlich nicht in der Lage sieht, irgendetwas zu machen, es dann aber trotzdem tut, weil es einfach keinen Sinn ergibt, rumzusitzen und auf den perfekten Moment zu warten. There's no use sitting around waiting for perfection. Clementine Creevy hier bei uns in der Tonart am Nachmittag. Vielen Dank für den Besuch. Thanks a lot for coming by. Thank you so much. It was a great interview. Und wir hören Sie jetzt auch noch hier mit einem Song von Ihrem neuen Album. Dankeschön. wind and take you.